du musst darauf, die Bergluft tut dir gut. Hörst du den Gipfel, wie er nach dir ruft? Dir brennt der Hut, dir tun die Füße weh. Dem Abenteuer kannst nicht widerstehen. Du hast den Hunger und du hast den Durst. Die Kuh, die schaut dir an, das ist der Wurst. Auf geht's, alle warten's auf der Alm. In der Hütte droben wird's dir gefallen. So ist das Spiel, so ist das Leben. Jeder für und gegen jeden. Mal hast du Pech, mal hast du Glück. Es zählt jeder Augenblick. So ist das Spiel, so ist das Leben. Mal geht es gut und mal daneben. Manchmal wird es dir zu viel. So ist das Spiel. Was schaust denn so, sag, wart's auf bessere Zeiten. Keiner hat gesagt, der Weg wird leicht. Jeder schaut am Ende, wo er bleibt. Auf der Alm, da oben gibt's kein Sünd. Was da alles passiert, weiß nur der Wind. So ist das Spiel, so ist das Leben. Jeder für und gegen jeden. Mal hast du Pech, mal hast du Glück. Es zählt jeder Augenblick. So ist das Spiel, so ist das Leben. Mal geht es gut und mal daneben. Manchmal wird es dir zu viel. So ist das Spiel. Manchmal wäre es dir zu viel. So ist das Spiel. So ist das Leben.